frei zu sein. Weiter unser Durchdringen zu können. Wo wir spielen, bleibt kein Auge trocken. Auf dem Sportplatz oder hier, im Backspiel, aber fühlen wir. Auf dem Sportplatz oder hier, im Backspiel. Abends dann der Stiefel heißt. Wer ist denn in die Sonne?